Schon die pervers, oh Gott. Ja, ich meine nur. Ja, dann dachte du meinst jetzt irgendwie diesen Schwein an den Inhalt. Da könnte ich den flotten Fegersinger wieder sparen, jeder. Ja, sie war ein flotter Feger, Strapse und Spaghetti-Träger als der erste Mal. Ach Gott, ja. Das kennst du auch, ja. Wolfram hat sich auch sehr begeistert, die Ossert. Man sah ihm auf 10 Meilen an, ihm sollte dies gut zusagen. Muss auch mal sein, ein bisschen Fröhlichkeit, guck mal.